Leben so kurz, doch wir gehen ganz weit. Entscheide dich jetzt, kalt oder heiß, es gibt kein Zurück, schwarz oder weiß. Bist du dabei, alles oder nichts? Ich bin dabei, alles gebe ich. Bist du dabei, alles oder nichts? Ich bin dabei, alles gebe ich. Der Retter dieser Welt, er ist für uns gestorben. So gib dein Leben hin, als gäbe es für dich kein Morgen. Steh jetzt endlich auf und beginne dein Leben.